Von Rudi Spring, das Opus 55, Ach, Sender Schenke, Vorspiel, Liederkreis und Tänzleich, nach Texten des oberschwäbischen Minnesängers Ulrich von Schmalek-Winterstetten und in der ersten Stunde Musik von Herbert Baumann. Rumpelstilzchen, Ballett in zwei Teilen. Wir hören die NDR-Radiophilharmonie unter der Leitung des Komponisten. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Rumpelstilzchen-Ballett in zwei Teilen von Herbert Baumann mit der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Herbert Baumann. Und jetzt von Rudi Spring, Ach Sender Schenke, Vorspiel, Liederkreis und Tanzleich nach Texten des oberschwäbischen Minnesängers Ulrich von Schmalek-Winterstetten, Opus 55. Thank you. Betüten, betüten, mit harten Klagen. Ich will alle Lüten betüten, mit harten Klagen. Und wir großen Kummer, ich Kummer nur trage. Wir Missage zwinget, wir Missage zwinget uns in der Lieb, sicht das, was ich liede, durch Mieden ein Wien. Es muss ich den Jammer schrieken, leider untertäglich. Ich lieg in Ermiden's Rieke, das ist an mir worden schien. Die ganzen ins Herzen, aus Herzen vertrieben wollen, Rosa, meine Lieben, man sieht in den Saal. Weißt du die Schöne, ich kenne und nie gar. Ich will aber grüßen, die Süßen, nehmt wahr schon mit Gesange, zwie lange ich hier fremde sie. Doch so hat ihr Jugende, viel Tugende, wie hat sie Gott in mich gewunden, in dem Herzen zahlersund. Und sie doch vor uns besonder mir das Herz hat verfund. An seinen Herzen, aus Herzen vertrieben voll. Rosa, meine Lieben, man sieht einen Saal. Wenn es von ihr Augen mir taugen, zähm ich gefahren. Und aus ihr se Junge mir sungen ihn an und mich unbewirge, so wirge mir sage hin. Selbst sobald die Schäden voll Leiden den Sinn, waffen alle Lebensstunde. Soll ich dir geleben, was ich von ihr roten Munde sollt, wenn ihr mich küssen nennen. Sie kann's ins Herzen, aus Herzen vertrieben voll, Rosa, meine Lieben, thank you. immer wohne, so du dir der lichten Tage glänzen willst. Was kann in der Welt dein hügeliger Sinn? Und die Sonne bringt lichten Mähen nur der grünen Schild, der von lauten Schatten wird dir'n kleinen Vogelin, wie darunter singen fröhliche Töne. So gedenk ich, hey, hey, geh hier bei mir, die Schöne, ich will gedirnet an die Mina zieh, so wurde ich froh, ja, ich ärgert von Himmele, wann ging es ihr also? Ihr Gedanke nach der lieben Höhe händigte mir den Mut, Toren recht ist viel gewünscht, des Herrn nicht den hat. Das in kranke Freude war und sind doch unterwillend gut. Manchmal gedenke, dicke, das in Herzens tat. Ich gedenke, dicke, und wünsche, dass du süße Minen senden Kummer, den ich nur sie liede müsse. Ich wiege dir nicht an die Mina zieh, so wurde ich froh, ja, ich ärgert von Himmel, man ging es hier also. O, wie große gegen der Sonnen, wie sich groß ihr Wägelin, hat Zeus breitet zwar dir wissen Linien erwin. Wie viel Lose hat mit Hirte dir das Wägerblumen schien, an ihr Liebe und bis aller Missewende frien. Wann mag sie wohl nennen zu dem Wunsche gegen den Grale? So gedenk ich alles hier, wer hier du liegst gemahle. Ich wiege dir nicht an wie Miner zieht, so wurde ich froh. Ja, ich ärgert von Himmel, wann ging es hier als hoch? Ich bin gegen dir immer siedler gewesen. Seh dich dir für minniglichen Satz so wohlgestalt. Mina Sinn, der hat ihr lieb vor allen Fruben uns erlesen. Es entwart an Tugenden, die an Händen zur Zier gezahlt. Lierse sie mich, lierse es und der Trübe noch genießen. Der mich beider gegen der Lieben mir mal will verdrießen. Der ich wiege dir nicht an, wie Mina zieht, so wurde ich froh. Ja, mich ärgert von Himmel, von dir geht's hier also. Die viel reine Selbere, der ich gegen dir na bin, ist an allen Wandel ganzer Tugende voll. War ein Kleine, das beswerdet leider dicke mir den Sinn. Sie ist gegen Mina Betzes Trenne, das befind ich wohl. Nur beginnet manniges Brechen, das tut sie uns wehren. Das sind Schalke, daran soll die Liebe sich nicht gehören. Denn ich bin gedient, an wie Mina zieht. So wurde ich froh, ja, ich ärgert von Himmel, wann ging es hier als hoch. Fliehe die Tat, die Mäh. Was klag ich der Vogelsack unter dir lirchte Heide? Beide sieht Milady ist ohne Klage wäre, nach der hier mein Herz rang, die tut mir so leide. Scheide, Frau, lange werden zwere, so wann ich siehe, ihr lichten Augenblicke, von mir's wenken ich vergehe, dass ich dann erschricke, dicke, tut ihr Fremde groß wie Freude leere. Verhallen ihm in der sanfte Tod, so sank ein Pachter an der Zinne, doch soll sich Lier von Lier beschenken. Danach, so wend es in den Mut, ist ihr Mann augenblicke hinne. Es war so, tut er wohl in Beinen. Wer soll sorgen, hier von ihnen kehre, bis an dem Morgen wolk er mich erlehre. Sieht, was ich ihn formen soll, so tut er wohl und sind's in Ehre. Ihr Frauen, dir darinnen klug, erholte da des Hafters hingehen. Darin erschrak die Fiege Triebe, die Mäsin hin zur Frauen trug. Sie sprach voll hoch und hört die Linge, der Tag ist kommen. Da hob sich rüber. Es an Sünde, sprach die Tugend rieche, der ihn so finde, liegen Milligliechen, erstens laufen muss ich hin. Ich weiß nicht, wie ich entwiche, es brach, soll ich von Wienes riechen, o weh, was mir's Gott erbarmen. Beider Sinne wurden da versehre. verschiedne der Wunden spiel, der Tränen fiel, ward da gerettet. Es ist mehrere Schönes, sprach ein altes Wie. Dann der Schenken singet, passt ein Wunder. Groß in mir ist Gedönes, das mir durch den Lieb und durch die Ohren dringet. Es mich hier verdross, wann sie gelten, sie nennen Sand, Tag und Nacht in ihre Gassen und ist hier auf hübschen Sang. Ich geslaht, man soll ihn hassen, wann er hohe dich sah, ich dachte, alter Hütewagen, des bist du so grau. Hüra, sprach die Junge, des bist ihm gehasst, wo Gott mich es bescheide, liebes Mütterlin, ob er ich Gottes singe, wem es wehret das, ja, tut er mir mal leide, er muss fröhlich sein, da wollt ihr dich vernennt, mir genommen hat an meine Mette. Komm her, liebe Schiefel her, ich will dich lassen, dass ich dich rette. Dass er hoch dich sah, ich dachte, alter Hütewagen, es bist du so grau. Liebe Mutter, schone, sprach das Mägdchen, du soll dich pass bedenken, ist unschuldig dran, nicht so rechte Hohne. Liebe, lass es ihn, du zürnest an dem Schenken, der da singen kann. Auf mein Truf, es was ihm muss, der was leid, es fehlt ihm, Bruder, die alte sprach, ihr keiner hat bescheiden Heid. Und wer ein Bruder, dass er hoch dich sah, ich dachte, alter Hütewagen, des bist du so grau. Du gestand, ihr Lüte, um ihr Torheit wie, so sprach der Mägde Mutter, du bist missefahren, was soll es betüten, du bist alte Fri, du minest mir, mein Mutter, viel unsinnig war, willst du, dass dir der Schenkel gäbe, in den Sang, in ihrer Singe, du bist nicht die Schönste, du in ihr Betrag, aller noch bezwinget. Dass er hoch dich sah, ich dachte, alter Hütewagen, des bist du so grau. Sie begunden singen, hoffentlich ein Lied, aus rote, rote Munde, Büffels stolze Maget, Silier süß erklingen, das von Sorge schiert, ein Lied, das sie wohl kunde, sie war's unverzagelt. O weh, sprach die Mutter, was hast du gedacht, wo wir von hinnen schenken Lieder an die Schluss, die an Sinnen bracht, wohl wild entrinnen? Siebach, Mutter, ja, ich will in die Erne oder anders fahren. Der helle Breit, man mag schauen, wie die Augen stand geklebt, was der angelierte Blumen dreht. Ist ein alt gesprochen Wort, zwar den Herze wohnt, da liegt den Ort. Ich hab eine Liechen gefunden, einen schönen Hauch, den kos ich mir zähnen stunden, ist mein Herze dort, wie die Maude, der mir für getrien. Wie viel Rede man des einen muss mir sehen, dort in die senden Herzen mien. ist ein altgesprochen Wort, zwar din Herze mond, da liegt mein Hort am Wall, Tugend der Harden und der hohen Mut, die mir ist zu Harde worden, es mein Fraue gut in der Gürtellöse Wallgestalt, ihr Gebaren an den Jahren mich tut alt. Zwie ihr Tugende doch sie mannigfalt. Ist ein altgesprochen Wort, zwar din Herze wohnt, da liegt din Hort, manniger, ihr hat auch verborgen, es ihr tröstet sich. Die Wort geht mir nicht von Sorgen, und es mäht mich, mein viel lieber Hort ist mir also gar unnütze, meine Schütze, Cupido, Graf, mein Herze, sieh, bin ich umfroh, ist ein altgesprochen Wort, zwar die Herze wohnt, da liegt mein Wort. Meine ist gewaltig liege, alle Dinge waren, ihr kann nicht, wo wird entwichen, es gebei ihr komme. Seht, auch die Beine liegen dir, meine Süße, unbebierse, nach der Gier, schwinge meine Haut, gelliche mir. Ist ein altgesprochen Wort, zwar die Herze wohnt, da liegt mein Wort. Wer dir Wunde wohl prüfen, Kunde der Sinnes gemahnt, wann die Zeit ist uniglich gestalt, wann mag schauen, an Feld, an Auen, das ist mir bekannt, die sind Pomenus Lede. Vogel singen, viel süße klingen, hört man überall, seht ihr Stimme, Düse tut in Wald. Ihr Garschone in süßem Tone schellet Nachtigall und Lerche über Heide. Der Angel liegt an allen Street mit Blumenwoll besprägt. Der Maie diese Farbe gibt, die Heide lachet und machet, manniger Hand bekleidet, dass ihr Truhen versmachet. Der Baume blut dies so gut und auch das grüne Gras, dass dir'n Augen sanfte tut, dem Wiedge viel der Riefen wilde sind, zwie viel der was und des Nebels unbilde. An diesen Stunden sind kein Bunden unten und auch Abendberg und elli grüne Tal. Sobald ich singe, ich muss in Sorgen, viel mangen Morgen. Morgen sieht im Mund mich nicht entröstet überall, des lied ich Humber, ich Sender Tumber, Krummer Not mich nicht mag seine Glicher trinken. Vor minne Sinne ihr zerrinnen, will sie hasset, lasset mich gar nicht ziel. Die Reine, meine, an ein Kleine mich und still ihr Wille, voll bedächte sich. so würd ich froh und käme so, dass mir nach Wort ihr Trost, selbst so stünde mir Gemüte hoch, will sie mir's wenden, Sorge wenden, so würd ich erlost und müsste mein Leid sich enden. Seh selig wie der nur mir lieb, ist lieblich untertan, die mag viel weil heiße Leid vertrieb. Sie reine Frau, wie Licht erschaue soll, mir Freude lang, sie gelieche Drose in Taube. Ich kröne, schöne Frau, wenn ich, wo bist so minniglich, wie ein Jugende, Tugende nirnten sich, und bist so freudenrich. Mit Ehren, Ehren, kannst du wohl den Lamm mit Wirde voll, die süße, süße Sendedall, die dich hier dirnen soll. Ich künde, Sünde, dir du tust an mir sieh, dass du mich bünde, in solche Gier, ich schien in Biene, das ist leider wahr, oft die beste trübe Miene, nur geile, heile, mir die Wunde min, von der Sorge meile, wollt ich sehen, ich liede nieder von dir sonderbar, selig Frau, dir vermiede. Nur gib mir Rat, mein Herz hart, gedinge hin zu dir, Zwieding gürte mich in Sorge lad, ich möcht ersterben, soll mein Werben nicht erschießen mir und in Leide verderben. Es ist in Not, soll ich den Tod, also's verdienet an. Sieht die meine Truhren mir gebot, die Mindest höret und höret mich an allen Mann sieht, dass sie mich nicht enhöret. Es ist ein Wunder, soll ich besonder Wunder meinen Dank verderben, sich das muss ich klagen. Ah, Frau bescheide von Zellen im Leide, beide mir den Mut und alle meine Sinne, sieh, dass ich erschricke, deine Blicke, dicke, mir ein minigliches Lachen wend, versagen. Und ich gedenk, ach, Sender Schenke, wenke nicht, so dienste, so bejagest du minne. Durch Ehre, Ehre, noch von Seere mir, Gemüte, Güte, wie ich nicht empfiehl, und mache, lache, sag es wahr, ahi, mein Wurde, Wurde, Lichter, viel dabei. Viel reine Frucht, Urdine Zucht, la mich in Freuden ziehen. So hat Eli Sorge von mir Flucht, den Mund nach Röte, fahr von Nöte, nehme das Herze mein, eh du minne mich ertöte. Nur sieh ich dazu, es nicht zu froh, viel rein ein selig blieb, allein weiß nicht, was ich Sender tue. Ach Gott, wie lange solche Plange hat, mein Sender lieb, nur hilf, dass du zergange. Nehmt wahr, da war mir das Herz im Meine, den Mut, die Kleine, mein Mut, mich tot, behut, die dich lieben muss, also langes Lieden von ihr. Ihr Hass, das Herz mich vermehret, hab ihr uns herret, samtlich, wie frie ich sie, ihre Gemüte hat nicht Gürte gegen mir, Lust mein, Sinn, in sänniglichen Dingen, oh weh, sie bringen Makli nicht mehr, als sie solche Wunde da von mir truhren, Wunde zergar, ins Fried, nicht sieht, dass ich nach ihr binne, so rank und sinne, getrank, ihr Dank, ist krank, alle runter gegen mir sonder warm. Wenigliche Reine, sich und meine du mich, sieh dich an die Sinne kehre, du gib mir süße Lehre und Rat. Lade mich in Kummer, bis dann ich tumbe, muss lad den Wahn, ich han große Schmerzen, den Sinn Herzen mir lad. Ach, ich tore, sieh dich ohne nicht im Fahrt und versmalt, Minen sang, die viel schöne, meine Dünne, höret Kumme, ich versumme, mannigen Dank, sieht ihr Augen, mir nicht Augen wend, entzwieren, lieblich zwieren, tun davon, muss ich erben, ein Verderben. In dem Sinne bin ich binne nicht gewonnen. Ich trage dir Klage viel minniglich, zwie kleine Dürene, mir Freude gibt. Gut, Mut, türet mir und der Herzen Gier, zwer, wer nicht den hat, das Trost und Rat. Zwie soll mein Herze froh bis dann, soll mir der Schmerze nicht zergang und mir nie mehr Freude gelang, soll ich den Kummer hier mehr an, so leb ich gar in Sorge schar, soll ich verderben von der Tat, dass mich mein Werben nicht verfahrt, gibt mir minne viel kleinen Rat, mein Mut darinne trurigst tat, und ist mein Leid um Maßen brennt. Ich bin Ahne, ihr bin Wanne, meine Brücken Unglücke, dass dann mir ich gelinge, dass sie bringe mir noch Wände Trost erkenne, dass an ihr Wiege zähme, dass sie nehme mich in Hulde, sie die Schulde mir ne trage und sie spreche, was sie räche, dürf ich kurge, dass sie vorge, mir versage. Gott, bald seid ihr Münde rot, mich allein herzlicher Not, min in Sinne mir gebot, dass ich an Kumbe auf den Tod. Frau, mache mir die Leid und mache mir Freude breit, von der Sache wird ich gemeld und wird mir heil, so bin ich geil. Wunde, wunde mir die Zucht, so's vor mir hellig ungenucht. Lasse Masse reine Frucht mir, zu dir hat mein Herze Flucht. Brutto setze mich aus Klage und ergänze mich alle Tage, und letze mir Sorge wage, und kommt es so, ich werde froh, schupfe Guffe leid ich dann die. Mich ließe auf meinen Bahn, seh dich noch Freude mir gewann. So wird mein Mut und Maßen gut, zwinte binde mir den Strich löse, und löse denselben Krieg, den ihr tut dir nach Augenblick. Wo ich dich sah, wo schrei ich, ach, Lebanende, Sorge wende mir viel Armen, wann erbarmen, zieht ihr wohl, davon leite, nicht entbeten, mich von Zwerde, gern ich werde, freudenvoll. Doch muss, wie gern ich schaue, dienen Gruß uns oft in Fuß, dir niegen muss, fehlselig lieb, mein Sender lieb, sieh ich dich priese, Frau Gott, von Leide wiese mir den Mut, vor Sorgenflut bin ich behut, und wird mir schien, die Hilfe dien, Herr, ich sunge mich und brunge dir, den singet und den bringet, diesen Sang, wo ich ihr ehre, für mit Lehre, werden Töne, ich genöne, ins Erlang, ich gedinge, ich singe, dass sie lerne, doch viel gerne, diesen Tanz, wie viel Gute, Wohlgemute, in der Jugend, hat Antugende, Lobestanz. Kind sind froh, so muss sagen sind, Truhren verhin, Sinn, Mut, Tod, Geil, Heil, werden schien, da ist Mut, Mut und Tod, muss sagen bei Jüt und der Hille und der Wille, Stille kommend, da springet fröhlich an den Tanz, hier ist der Sommerglanz. Da wird die Freude ganz, man sieht am einigen Tanz. Frauen, wo singet und ringet und springet, hübsche Tritte, richten zum Inne, dir Sinne darin mit gutem Sitte. Kaffeelegen, treten an, dir Gott der selten kann, ist gar ein selig Mann, der mit dir lüten kann. Unter dir Linden, die hübschen Kinder, Sorgen muss finden, lachen, machen, kummen, wunden, voll die Kind. Herr, den Mähen singet in Rehen, ihr sollt euch sehen, Hänse, Metze, Näse, Gäse, Mötelin. Ich handel Lüte nicht, wann des Regen ist zu viel, des mich erwinden will. Ihr sind müde, dunkelt mich, es ist ungemännlich. Schwirrt alle her, hey! Nur ist der Seht entzweh. Ach, Sender, Schenke, Opus 55 von Rudi Spring. Wir hörten Anselm Richter, Bariton, sowie Wolfgang Mayer, Marianne Kirch, Harjolf Schlichtig, Manuel Fischer-Dieskau und Stefan Hüge. Die Leitung hatte Thomas Schubert.